wir alle, die wir John Federbaum geliebt haben, diesen verrückten, hellsichtigen, so menschlichen Wissenschaftler, dessen heiße Vernunft die kalte Materie erwärmte, der das Äußerste gewagt hat, das ein Sterblicher wagen kann. Aber ich merke schon, ich stoße an die Grenzen der Physik. Auch ich. Ich rede blumig. Wir alle müssen uns nach seinem Tod damit abfinden, dass archiviert wird, was er uns hinterließ. So füge ich seinen unwiderleglichen, höchst anfechtbaren Forschungsergebnissen, die hier in San Diego aufbewahrt werden sollen, diese an mich gerichteten Reisemitteilungen hinzu. Übrigens hat John, nachlässig wie jeder Superlogiker, in den Reiseberichten ein schon gebrauchtes Audiovisual benutzt, von Anna Larici nämlich, für Mitteilungen an ihn. Und was er nicht gelöscht hat, kommt in Fragmenten gelegentlich durch. Er war gewalttätig. Er war zart. Er war besessen und einfühlsam. Ein rücksichtsvoller Monomane. Und war so ungerecht, wie nur das beste Freund sein kann. Hey, warum soll man über Tote bloß Gutes sagen? Wer tot ist, der ist in Sicherheit. Oder? Und hat in jedem Fall recht. Weil er tot ist. Das heißt, im Absoluten. Wir aber, die wir noch in Relativen befangen sind, zwischen dem südlichen Eis und dem nördlichen Eis und dem Eis dazwischen, wir hacken uns über Eis und unter Eis, mehrdimensional ums Absolute herum, und falls das Eis verschwindet, verdanken wir das Johns Lüge, die ohne seine Absicht zur Wahrheit wurde. Und falls es nicht verschwindet, machen wir aus Johns Wahrheit die altvertraute, tröstliche Lüge. Wer es nicht fassen kann, der fasse es. Freude schöner Götterfunken wärm uns hier im kalten Jammertal. Jetzt muss noch was mit versunken kommen und Sommer wird es doch noch mal. But I didn't want to talk too much about metaphysics. John wouldn't have liked that. He wouldn't have wanted that. Harry, ich bin in Zürich. 20. August. Und ich hoffe, ich lerne noch bei dieser verdammten audiovisuellen Schachtel endlich die richtige Taste zu finden, damit du das hier besser siehst und hörst. Das Feuer und die Leute. In dieser Umhängetasche. Altes Sattelleder, Geschenk der Bank, stell dir vor, habe ich das Geld. Überweisung war schon nicht mehr möglich. 80 Millionen. So viel Geld habe ich noch nie in der Hand gehabt. Langt aber kaum für den Treibstoff. Wir werden sehen. Vielleicht findet unsere Präsidentin noch irgendwo eine zweite Satteltasche. Hier ging's so einfach, dass ich's immer noch nicht glaube. Der Direktor saß hinter seinem Schreibtisch, dem einzigen, den es in der Bank noch gab. Möbelträger rannten und schleppten an ihm vorbei mit Gurten, Lastrollen, Laderobotern, was aus den Gewölben nur rauszuholen war. Stühle, Schaltereinrichtungen, Tresore, elektronische Anlagen, Akten, Goldbarren, Sicherheitsanlagen, zerlegte Wandtäfelungen, Teppiche, Fenstereinfassungen, sogar Wasserhähne aus Klo und Waschräumen. Und er, ganz ruhig, hatte nur auf mich gewartet. Wäre ich nicht gekommen, hätte er 10 Minuten später um Punkt 13 Uhr die Bank verlassen. Das Geld wäre nicht mehr zu haben gewesen. Auf der Insel, die sich die Schweizer im Mittelmeer gebaut haben, gelten andere Bestimmungen. Er schob mir die gebündelten Scheine rüber, die Satteltasche dazu, ließ mich quittieren, forderte keine Abtretung, keine Sicherheit, außer der staatlichen Bürgschaft, die er schon hatte. Und dann sagte er, Harry, nur um mir zu zeigen, dass er Bescheid wusste, sagte, ja, lieber Dr. Federbaum, nun werden Sie also mit Ihrem Freund Harry Danielson zu dieser verlassenen, ramponierten Weltraumstation auf dem Planetoiden Toro fliegen, weil Sie, wie Sie uns erläuterten, wirklich, so redete Harry, so feierlich, weil Sie nur auf Toro Ihren Versuch unternehmen können, der uns die Beendigung der Eiszeit mit physikalischen Mitteln bringen soll. Jenen Versuch, den ihr großer Lehrer und Freund, der tragisch auf Tore umgekommene Arthur Krönlein, gewiss auch schon angestrebt und eingeleitet hat. Und wir möchten Ihnen in unserer verzweifelten Lage gern glauben, dass Sie genau diesen Versuch tatsächlich vorhaben und dass Sie deshalb jetzt als erstes sich die fehlenden Computerlochkartenteile besorgen würden, die Krönlein für seinen Versuch benutzt und dann, wohl um seine Arbeit für Unberufene unzugänglich zu machen, als seinen Nachlass an einige Freunde verteilt hat. An Sie, an diese italienische Biologin in Brunsbüttel-Cook, an diesen Arzt in Baden-Baden. Nicht wahr? Herr Reh, ich schwöre dir, so hat er geredet. Ich weiß nicht, wie er rausgekriegt hat, was außer uns keiner wusste. Aber er machte sich nichts draus. Im Ernst, Harry, es war ihm egal. Er sagte noch, mein Gebiet sei doch eigentlich Theorie und Erforschung von Geschwindigkeiten jenseits der Lichtgeschwindigkeit, Telepathie und so weiter. Lächelte, meinte, nun ja, wenn es uns vom Eise befreit, aber ich glaub's nicht. Ich glaube, Ihnen geht's um was anderes. Und wünschte uns alles Gute auf Terror. Er hob sich. Schon rollte der Schreibtisch zwischen zwei Robotern davon, sein Sessel gleich hinterher. Ich solle nur sehen, dass ich rechtzeitig aus Zürich wieder wegkäme. Und entschwebte buchstäblich mit dem bankeigenen Hubschrauber aus dem Chaos. Der letzte Banker, der die untergehende Stadt verließ. Und draußen, im Regen, auf einer umgekippten Mülltonne, saß Holger aus Brunsbüttel-Cook, von Anna Lerici geschickt mit dem Lochkartenteil. Jetzt habe ich zwei, die aber nicht zusammenpassen. Dr. Mahendra Singh in Baden-Baden muss das Mittelteil haben. Die Flammen, von denen du mich umlodert siehst, sind nicht die einzigen in der Stadt. Auf vielen Plätzen und Straßen hat man Feuer entzündet. Der Finsternis und Kälte die einzige Möglichkeit, sich zu orientieren, sich zu wärmen. Wahrscheinlich taugt die Optik nichts und du hast Mühe, es zu erkennen. Die früheren Audios waren zwar schwerer und unhandlich, aber sie machten gute Optik. Und mit diesen Mini-Clocks hier komme ich einfach nicht klar. Also, ich sitze auf einem zerbrochenen Stuhl unter einem zerfetzten Regenschirm vor dem Feuer. Zusammen mit sehr jungen und sehr alten Leuten. Zwei Generationen fehlen. Alles, was so zwischen Mitte 20 und Mitte 60 ist. Aus den leeren Häusern schleppen sie Türfüllungen, Kisten, Bretter, Schrankwände, Regale fürs Feuer. Ein Bild wie aus dem Mittelalter. Nässe, Qualm, zuckendes Licht über Fassaden und schwarze Fensterlöcher. Hin und her huschende Schatten. Zwei Straßen weiter ziehen Musiker zwischen den nächsten Feuern umher. Sie sollen aus Basel sein. Hier sind ein paar hundert Leute aus allen Teilen der Schweiz, höre ich. Sie wandern mit dem Eis, vor dem Eis her. Fasziniert vom Tod, das Leben behauptend, wer hat es gesagt. Ich vergesse viel in letzter Zeit. Die Behörden lassen zu, dass in den gesperrten Dörfern und Städten Menschen zurückbleiben oder sogar neue hinzukommen. Mir wird versichert, es gibt keinen Polizisten, keinen Soldaten mehr. Trotzdem, oder gerade deswegen herrscht nicht Mord und Raub, niemand plündert. Ist ja auch kaum noch was da zum Plündern. Geld ist nichts wert hier. Ich könnte meine Millionen unbewacht rumliegen lassen, die interessieren hier keinen. Und die Häuser, die sind demontiert, bis auf die Mauerskelette. Abgesehen von wertlosem Krempel, der in Kellern oder auf Speichern zurückgelassen wurde. Es gibt keine elektrischen Leitungen mehr, keine Gasleitungen, kein Wasser, keine Öl- und Benzintanks. Alle Straßen sind aufgebrochen, Rohre und Kabel herausoperiert. Auch aus der Kanalisation sind so gut wie alle brauchbaren Metall- und Kunststoffbestandteile entfernt worden. Sie funktioniert kaum. Denn der Gletscher, nur wenige hundert Meter entfernt, beginnt das Wasser des Sees in die Stadt zu drücken. Außerdem produziert er zusätzlich Schmelzwasser, das vor ihm herströmt. Heute Nachmittag. Ach, ich versuche jetzt die Taste zu finden, wo man zurücklaufen lassen kann. Und dann nochmal drauf sprechen. Heute Nachmittag. Ich sehe schon, du wirst wieder kaum Wasser kennen. Da fehlen ja alle Tiefen in der Optik. Ein ungeheuerlicher Anblick, sage ich dir. Im 10. Stock eines Bürohochhauses aus leeren Fensterhöhlen. Bei Sturm und Regen habe ich heute Nachmittag zugesehen, wie diese Geröll- und Trümmerlawine. Mehrere Kilometer breit. 30 bis 50 Meter hoch. Land und Stadt unter sich begräbt. Siehst du es jetzt? Die Lawine bewegt sich scheinbar langsam. In Wirklichkeit ist die Zerstörungsgeschwindigkeit enorm. Häuserfronten, Autobahnbrücken, Kirchen stürzen der Lawine entgegen. Das Hochhaus von heute Nachmittag existiert schon nicht mehr. Und hinter dem Geröll, ebenso hoch, ebenso breit, zerklüftet, blau-weiß schimmernd, die riesige Eiswalze. Jetzt müsstest du sie drin haben. Es handelt sich um den Reuss-Gletscher, erklärt man mir. Er nimmt einen anderen Weg als berechnet. Ich höre auch vom Sihl-Gletscher reden, der sich überraschend gebildet habe. Dabei schien es lange Zeit, als bliebe Zürich ausgespart. Aber kein Gletscher verhält sich wie prognostiziert nirgendwo. Die halbe Stadt ist bereits verschwunden. Niemand hat eine befriedigende Erklärung für das Tempo, mit dem die Eiswalzen vorrücken. Fast ein Meter pro Stunde. So wirken sie als metaphysisches Verhängnis. Unter denen, die vor dem Eis herwandern, sind dennoch Prediger, die zur Buße auffordern, Stoiker, die Gelassenheit lehren, Agnostiker, die einen kürzlich hier verstorbenen Dichter zitieren, der gesagt haben soll, der Schmerz sei der Fels des Atheismus. Und wieder andere, die zum schrankenlosen Lebensgenuss ermuntern. Soweit ich das beurteilen kann, werden die Philosophen und geistlichen Erwecker nur geduldet, ihre Ermahnungen freundlich angehört, aber kaum befolgt. Die überwiegende Philosophie hier scheint zu sein, das Eis hinzunehmen. Nicht nach seiner Physik oder Metaphysik zu fragen, sondern irgendwas fürs eigene Lebensgefühl daraus zu machen. Wobei Exzesse nicht gefragt sind. Keine Drogen. Man ist ausgeglichen, am Rand des Eises, heiter bis melancholisch. Man lebt bescheiden, aber intensiv, das ja. Nur ohne Konzept. Von einem Moment zum Der eisige Regen und der Sturm haben zwar aufgehört, aber an diesem Feuer hockst du wie vor einem englischen Kamin. Entweder das Gesicht wird dir gesotten und der Arsch friert dir ab, oder umgekehrt. Einige liegen in dickwattierten Schlafsäcken so dicht am Feuer, dass sie fast ankokeln. Lericis Freund Holger lässt sich zwei Feuer weiter über das Eis in Norddeutschland ausfragen. Er redet wenig. Was er sagt, ist nicht dumm. Er hat den verborgenen Charme des noch im Eisproletariats. In Wirklichkeit ist er, da bin ich sicher, eine Frau. Nicht, weil er um die Brust herum wabbelig ist und das zu kaschieren sucht. Kenne ich auch von Kerlen. Auch nicht, weil er sich die Fingernägel lila lackiert hat. Machen Jungs ja auch. Nein, es ist was an den Bewegungen, an der Art zu reden, mich anzusehen. Ich fühle das. Einem wie mir macht keiner und erst recht keiner was vor. Oh, jetzt. Eben bricht gegenüber die Konfiserie. Du wirst kaum was mitkriegen, aber ich kann dir. Die Mauern bersten. Ein Fetzen weinroter Tapete segelt durch die Nacht, von Flammen beleuchtet. Die Trümmer versinken samt den einstürzenden Nachbarhäusern in der Erde. Alles lautlos. Das ist. Ein breiter Riss läuft quer durch den Asphalt auf uns zu. Die Leute in den Schlafsäcken können sich gerade noch zur Seite und ich, in diesem Moment höre ich... 21. August in Baden-Baden. Goldenes Abendsonnenlicht. Ich sitze im Hotelzimmer, Bäume vorm Fenster, blühende Sträucher, Levkojenduft. Mit sämtlichen Tricks, Chemie, Windschutz, Humusanlagerung, Bewässerung, Heizröhren unter Straßen und Parks halten sie hier das Grün, die Bäume, die Blumen fest. Hergekommen sind wir mit einem Wasserstofflaster, Holger und ich. Ein verrückter alter Mann hat uns mitgenommen. Ein dicker, bärtiger Kerl. Auf dem Schädel eine speckige, bunte Wollmütze, unter der dichte weiße Haare hervorquellen. Redet von der Würmeiszeit, nennt sich Vater Wurm. Für ihn gibt's nur Würmer. Groß- und Kleinwürmer, Vor- und Nachwürmer. Hatte einen Haufen Krempel im Basto. Manchmal, sagt er, entdecken die Eiswanderer ein vergessenes oder nur teilweise geräumtes Materiallager. Dann benachrichtigen sie Vater Wurm. Und er lädt den Kram auf, fährt ihn nach Brüssel, tauscht ihn dort um gegen Sachen, die von den Eiswanderern gebraucht werden. Trinkwasser, Batterien, Wolldecken, Kartoffeln, warme Kleidung. Und einen Teil der Ladung macht er zu Bargeld, um den Wasserstoff bezahlen zu können. Und den Stoff, den er selber benötigt. Er säuft ununterbrochen. Chronologie, schreist du, Harry. Ja, ich weiß. Ich sollte chronologisch. Das sind jetzt die Autobahnförderbänder vor Baden-Baden. Sie funktionieren noch. Erstaunlicherweise. Und wir stehen mit vielen Vastos und Löbos zusammen. Vater Wurm hat die Gebühr mit einer Kiste Nägel bezahlt. Ich döse vor mich hin. Obwohl es bei abgestelltem Motor und bei der Geschwindigkeit, mit der uns das Band befördert, empfindlich kalt wird. Die Landschaft soll früher schön gewesen sein. Sie ist durch Überschwemmungen, Kernkraftwerke, Bergregulierungen. Kaiserstuhl hieß das hier mal, völlig verwüstet. Mein Lieber, auf dem Nordostseekanal treiben Eisschollen. Ich muss eine Weizensorte züchten, die in den knapp 2 frostfreien Monaten, die wir hier noch haben, zu sehen und zu ernten ist. Und vor dem Spiegel betrachte ich die Haut meiner Schultern. Ob sie noch schön ist. Sie ist noch schön. Schimmert seidig. Holger ist immer noch unterwegs, um nach Zügen oder Bussen wegen Frankfurt zu fragen. Denn dorthin ist Dr. Mahender Singh, praktischer Arzt, 73 Jahre alt, heute früh, wenige Stunden vor meiner Ankunft, aufgebrochen. Man hat ihn gestern Nacht zum Oberbürgermeister von Frankfurt gewählt. Dir wird das so seltsam vorkommen, wie es mir vorkam. Aber bei denen hier läuft einiges ziemlich anders als bei uns. Ich hatte Dr. Singh meinen Besuch angekündigt, schon von San Diego aus. Du wirst dich erinnern. Hatte ihm auch geschrieben, worum es geht. Als ich heute Abend bei ihm klingelte, machte mir seine Schwester die Tür auf. Eine zarte alte Dame mit griechischer Nase im portugiesischen Gesicht. Falls du dir das vorstellen kannst. Blau-silberne Haare. Im Übrigen als unverkennbar Inderin. Als ich ihr dann gegenüber saß, in einem kleinen Zimmer mit Kaminfeuer, vielen alten Büchern, viel Plüsch. Vielleicht finde ich das nachher nochmal. Ich habe heimlich das Audiovisual mitlaufen lassen. Zu sehen natürlich. Zero. In meiner Hosentasche ist es noch finster als in deiner. Sie hatte eine erschreckend harte Stimme. Aber sie sprach nie laut. Blieb immer Dame, zierlich, zurückhaltend. Machte gelegentlich beim Reden kleine, leere Häkelbewegungen mit den Händen. Sonst saß sie ganz ruhig. Als ich sie bat, ihren Bruder anzurufen, sagte sie, das sei im Moment nicht möglich, er befinde sich in der alten Oper und die Telefonleitungen der alten Oper seien seit 8 Jahren unterbrochen. Als ich sie bat, mir zu erklären, wieso der neu gewählte Oberbürgermeister sich ausgerechnet in einem Gebäude ohne Telefonanschluss aufhalte, erwiderte sie, und ihre Stimme wurde noch härter, aber zugleich lächelte sie sehr liebenswürdig. Das hinge unter anderem damit zusammen, dass sie früher Prostituierte gewesen sei. Und mit Goethes Faust. Chronologie, Federbaum. Ja, doch, Harry. Ich versuch's ja. Die Geschwister Singh vor über 70 Jahren, als Babys, halb verhungert aus dem heimatlichen Dorf, von den illegal in die Bundesrepublik eingeschleusten, halb verhungerten Eltern voller Hoffnung auf ein besseres Leben ins Frankfurter Bahnhofsviertel gebracht. Dort aufgewachsen zwischen Müll und Ratten, Nachtlokalen und Bordellen in finstern Kellerlöchern, wo das Wasser die verschimmelten Mauern runterlief. Mutter bei Krawall erschlagen, Vater spurlos verschwunden, nie wieder aufgetaucht. Das Mädchen mit 13 von seinem Onkel an den ersten Zuhälter verschachert. Anschließend 30 Jahre Prostitution. Nie ein Schritt ohne Bewacher aus dem Ghetto der Asiaten, Afrikaner, Südamerikaner, der Schwarzen, Braunen, Gelben. Keine Schule, keine Hilfe von Behörden, keine Liebe, nur die zum kleinen Bruder, für den sie den Zuhältern Geld unterschlägt, damit wenigstens er lernen, studieren kann, für den sie sich prügeln und niederstechen lässt, für den sie dem Heroin widersteht. Der selbst geprügelt, niedergestochen wird, zwischen rivalisierende Gangsterorganisationen gerät, dem es trotzdem ebenfalls gelingt, nicht drogensüchtig zu werden, sich zu befreien, Arzt zu werden. Irgendwann gelingt es der Schwester, den Zuhältern zu entfliehen. Dem Bruder wird ein paar Mal die Praxis verwüstet, aber die Schwester bleibt unauffindbar. Der Bruder hat ja dieses Häuschen in Baden-Baden gekauft, denn er verdient Geld jetzt. War Mutterarzt für die Weißen. Aber sie hat seine Schwester endgültig in Sicherheit. Er verlegte die Praxis an den Rand des Bahnhofsviertels, geliebt von Kindern und Huren, Drogenkranken, Pennern, geachtet von Weißen und Farbigen, Bürgern und Gangstern. Bis zum Goethejahr, vor 8 Jahren. Zur Feier des 200. Todestags des Dichters war vom Kulturdezernenten der Stadt auch eine afrikanische Theatergruppe eingeladen worden. Die Leute wollten Faust in der alten Oper aufführen. Über die Afrikaner waren Vorkritiken erschienen. Die hatten ihren Faust schon in Mailand, in Warschau, in New York aufgeführt. Sofort gab es Proteste, Entrüstung in der Bürgerschaft. Faust ein Schwarzer, man war bereit, das hinzunehmen. Aber Mephisto ein Weißer. Der Faust überredet, sich immer mehr auf weiße Spekulationen einzulassen. Und Gretchen, eine junge Schwarze, die mit Faust zusammen weiß zu werden versucht. Am Ende aber doch wieder schwarz ist und am Leben bleibt, während Faust weiß und tot ist. Mitglieder einer weißen Bürgerwehr besetzten einfach die alte Oper und schworen, die Aufführung nicht nur hier, sondern überall in der Stadt zu verhindern. Aber seit 30 Jahren war schon fast die Hälfte der Frankfurter Bürger asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Ursprungs. Demonstrationen für die Aufführung fanden statt, prompt folgten Demonstrationen gegen die Aufführung. Singh suchte zu vermitteln, vergeblich. Er bekam Aufenthaltsverbot für Frankfurt und musste die Stadt innerhalb von 48 Stunden verlassen. Die Folge war, dass die alte Oper, aus der sich inzwischen die weiße Bürgerwehr zurückgezogen hatte, nun von militanten Gruppen farbiger Bürger besetzt wurde, nachts. Mit einem halben Zentner Dryanit. Genügend, um, wie die Besetzer drohten, sich selbst samt dem sehr stabilen Gebäude in die Luft zu sprengen, falls jemand versuchen sollte, sie gewaltsam rauszuholen. Sie schworen, so lange in der alten Oper zu bleiben, bis der schwarze Faust hier und nur hier aufgeführt werde. Seit 8 Jahren, sagte die alte Dame, ist die Situation nun unverändert. Seit 8 Jahren gibt es kein Konzert, keinen Kongress, keine Aufführung in der alten Oper. Die Stadtverwaltung hat sämtliche elektrischen Leitungen und Fernmeldekabel abgeschaltet. Immer wieder finden Straßenkämpfe statt. Wenn die weiße Bürgerwehr gepanzerte Lastwagen daran hindern will, Lebensmittel in die alte Oper zu schaffen. Die afrikanische Theatergruppe, die damals den Faust spielen wollte, hat sich längst aufgelöst. Aber beide Seiten, die Opernbesetzer und die Behörden, können noch keinen Weg finden, sich zu verständigen. Dabei nimmt die Anzahl der Besetzer ständig zu. Einige Frauen haben Kinder geboren. Man hungert und friert in der alten Oper. Aber man gibt nicht auf. Jetzt hoffen einfach alle, dass Singh, der auch mit den Stimmen vieler Weißer und einer Mehrheit quer durch die Parteien gewählt wurde, die Lösung... Sie sind ziemlich weit weg, Federbaum. Immer noch. John, wenn du... Dringlichere Probleme für die Stadt. Auf dem nur 800 Meter hohen Feldberg des nahen Taunusgebirges ist in diesem Sommer der Schnee liegen geblieben. Da mein Bruder jetzt Oberbürgermeister ist, überlege ich, ob ich, wenn mein Bruder seine erste Pressekonferenz abhält, einen Striptease vorführen soll. So etwa. Sie schob das Haar von Stirn und Schläfe zurück. Rote, wulstige Narben hatte sie da. Säure. Sie hob das Kinn. Deutlich konnte ich den breiten roten Striemen erkennen, der ihr um den Hals lief. Messer. Sie knöpfte ihr bis zum Striemen geschlossenes Kleid auf, streifte es ein wenig nach unten. Ihr linkes Schlüsselbein war abgeknickt und verdickt. Schuh. Sie drehte sich. Am linken Brustansatz oberhalb des schwarzseidenen Spitzenunterhemds war eine violett vernarbte Vertiefung. Zigarette. Sie schob den Unterrock zur Seite. Unterhalb der linken, welken Brust liefen zwei weiße Narben zum eingesunkenen Brustbein. Messer. Keine der Bewegungen, mit denen sie ihren ausgelaugten, graugelben Körper entblößte, wirkte peinlich. Während der Demonstrierung der Narben im Kaminfeuerschein rührte sie sich kaum auf ihrem Sessel. Trotzdem war ich besorgt, sie könnte nun aufstehen und ihr Kleid ganz fallen lassen. Aber sie zog ruhig das Kleid wieder hoch, knöpfte es zu, strich sachlich die Haare glatt, legte zwei Scheite nach. Ich möchte auch Fotos meiner Gebärmutter mitbringen, wie die aussah, als sie mir ausgeräumt wurde. Ich möchte erzählen, weshalb sie ausgeräumt wurde. Natürlich nur, wenn es meinem Bruder nicht schadet. Aber warum sollte es ihm schaden? Was halten Sie davon? Ich stand auf und küsste ihr beide Hände, ganz spontan. Ausgerechnet ich, der Federbaum. Aber dein Grinsen kannst du dir sparen, Harry. Ich möchte nicht wissen, was ein Fosenclown wie du an meiner Stelle veranstaltet hätte. Ohne 4 Kilo Schmalz auf den Stimmbändern hättest du doch gar nicht erst angefangen. An zwei Fingern hatte sie knotige Verwachsungen. Stiefel! Wenn Sie jetzt einen Augenblick Geduld hätten, bitte. Sie ging in den Nebenraum, ließ die Tür offen, redete von dort Wissen aus Sie, weiter. Ich lese viel. Ich habe doch so spät angefangen mit dem Buchstaben. Bis zu meinem 45. Jahr kann ich nur zahlen. Jetzt interessiert mich alles. Aber ich brauche Zeit. Und beim Schreiben noch mehr. Ich mag nicht, dass man eins zusieht, wann ich schreibe. Ein Moment war Stille. Ich schaute ins Feuer. Verwelschte Krönlein singen mich, dich, die Geranien, Sex, Gott, Tod, alles. Dann kam sie zurück, hielt einen Brief Geben in der Hand. Geben Sie das meinem Bruder. Auf die Post ist kein Verlass mehr. Ich danke Ihnen. Diese Stimme, Harry. Jedes Wort ein Stein, den sie nach mir warf, um mich aus dem Zimmer zu treiben. Nebel, wohin du siehst. Jetzt ist Nachmittag. Der 22. August. Wir fahren und treiben rein abwärts. Links und rechts die Schatten, einstmals die berühmtesten Ufer dieses Landes. Das Tragflügelboot ist überfüllt. Ich muss dir sagen, heute früh, als wir in Frankfurt ankamen, gleich eine Wasserstofftaxe genommen. Da war schon ein Korb mit 3 Hühnern drin. So sind wir zur alten Oper, durch dreckige, verlassene. Macht das etwas aus? Die Hühner stanken nicht schlecht. Macht nichts aus. Auch der Dame nicht? Ein Hund spitzte sein Arschloch und sprühte Scheiße aus dem Korb. Auch der Dame nicht. Aber vielleicht den Polster. Ach was, die Polster, die gehen der Bach nun so oder so. Aber die Hingel, das sind meinem Nachbar sein. Man muss sich halt gegenseitig helfen. Damit, dass wir noch was haben vom Leben, wir alle hier. Wenn man hier nicht jeder so klar Viehzeug in der Wohnung halten tät oder draußen auf dem Balkon, im Keller oder im 30. Stock, wären wir schon längst verhungert in der Stadt. Das kann ich Ihnen flüstern. Wir fuhren eine ehemalige Anlage entlang. Baumstümpfe zwischen Gebüsch zeigten, wie viele Bäume hier gestanden hatten. Eine Menge Fußgänger war in der Anlage Richtung Alte Oper unterwegs. Dicht besetzte. Nee, fahrst du nicht dran, weil es ist. Solange die einen neuen Oberbürgermeister in der Altober verhandelt, passiert ja nichts. Aber irgendwann wird er auch einmal wieder ins Rathaus müssen. Und dann ist es besser, wir sind nicht mehr hier. Es ist eine Schande, aber es ist so. Bevor das Eis da ist, bin ich zurück. Das Eis kommt nicht nach Frankfurt. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Harry, wenn es jetzt jault in der Musik, liegt es nicht daran, dass ich die falsche Taste drücke, sondern die haben hier Phasenschwankungen. Wo der Nebel dünner wird, erkennst du Burg, Katz und Maus und Burg Ehrensonstwasstein und die Ruine des Kernkraftwerks Lorelei. Alles Gerümpel aus den früheren Jahrhunderten, als die Raubritter und Elektrizitätsgesellschaften die Bürger ausplünderten. Als unsere psychisch behinderten Großväter Luft und Wasser so mit Profit verseuchten, dass der Natur nur übrig blieb, sich mit Eis zu überziehen. Schau's dir an! Während ich dir erzähle, was heute früh mit der alten Opa... Tille und ich hatten verabredet, dass sie mit dem Gepäck in der Taxi auf mich warten würde. Der Platz um die alte Oper war voller Menschen in allen Hautfarben und von Polizisten abgesperrt. Die ließen mich erst nach sorgfältiger Kontrolle meiner Papiere durch und nachdem ich ihnen gezeigt hatte, dass ich einen Brief der Schwester des Oberbürgermeisters bei mir hatte. Hinter den Polizisten standen in dicht gedrängten Gruppen hellhäutige Männer, alle mit weißen Armbinden und uniformähnlichen dunkelblauen Jacken. Betont langsam trat man beiseite, ließ mich betont höflich durch. Das Unheimlichste war die Ruhe über dem Platz. Niemand sprach. 10.000 Leute warteten. Der Haupteingang unter den Säulen und die Auffahrt für die Wagen war mit Stacheldraht versperrt. Ich quetschte mich am Gebäude entlang und an den weißen Armbinden vorbei zu einem Nebeneingang. Die Tür war mit Eisenplatten gesichert. Hatte aber ein kleines Guckfenster. Hinter dem Guckfenster stand jemand und blickte auf den Platz. Ich sah einen schwarzen Bart, einen roten Turban. Ich hielt den Brief zwischen Bart und Turban ans Fenster. Erklärte. Keine Reaktion von Bart und Turban. Ich erklärte geduldig zum zweiten Mal. Bart und Turban bewegten sich verneinend. Ich wiederholte ruhig. Nichts. Wiederholte gereizt. Bart und Turban bewegten sich noch entschiedener verneinend. Aber ich muss ihm den Brief geben, rief ich. Jetzt, sofort. Persönlich. Es ist wichtig. Und hämmerte plötzlich mit den Fäusten an die Tür. Ich dachte, ich schnappe über. Wenn er nicht aufmacht. Ich trat gegen die Tür, benahm mich wie ein Irrsinniger. Zugleich dachte ich, so ist das also, wenn man durchdreht. Aber ich konnte nicht einhalten, schrie und tobte bis zur Erschöpfung. Du hast mich noch nie so gesehen, Harry. Ich mich auch nicht. Folge war natürlich, dass der Turban, sollte er vielleicht erwogen haben, mich reinzulassen, nun erst recht die Tür geschlossen hielt. Anfangs hatte ich hinter mir nur Gelächter von den weißen Armbinden gehört. Jetzt hörte ich einzelne Stimmen. Der Mann hat ja recht. Warum gehen wir nicht rein? Worauf warten wir denn? Wir haben auch Fragen an den Oberbürgermeister. Und solange der Singen da drin ist, werden sie ihre Finger vom Sprengstoff lassen. Als ich aufgab und mit zitternden Knien neben der Tür an der Mauer lehnte, sah ich welche vom Hintergrund hervorrücken. Durch eine Gasse, die von den anderen rasch für sie gebildet wurde. 10, 12, 15 Kerle trugen einen dicken Eisenbetonmast. Klar, dass es vorbereitet war. Dass sie nur auf einen Schwachkopf wie mich gewartet hatten, der ihnen Anlass und Rechtfertigung verschaffte. Mit ein paar Hauruck rammten sie den Mast gegen die Tür. Andere hatten plötzlich Revolver in der Hand, schossen ins Schloss und ins Guckfenster. Ich hätte das Audiovisual laufen lassen sollen, aber ich kam nicht auf die Idee. Ich habe bloß geröchelt und gezittert. Tür und Fenster splitterten. Die Eisenplatten lösten sich. Schließlich stieß der Mast die Tür aus den Angeln. Sie kippte ins Innere des Gebäudes und brüllend stürmten Dutzende von weißen Armbinden hinterher. Ich hörte Trillerpfeifen der Polizei, Rufe, sah, wie die Menschenmassen auf dem Platz in Bewegung gerieten und dachte, wenn ich überhaupt noch eine Chance habe, dann drin. Ich muss rein, bevor mich eine Polizist hier weghaut. Also ließ ich mich von den weißen Armbinden mit reinschieben. Aber ich stand noch auf der zerstörten Tür. Vor einer Treppe, auf der die weißen Armbinden vorwärts und nach oben drängten. Da blendete mich ein Blitz. Von draußen kam ein vieltausendstimmiger Aufschrei und mit ungeheurem Bersten und Krachen flogen mir Treppe und Mauern, weiße Armbinden um die Ohren. Ich wurde in die Luft gehoben und eingehüllt in eine dichte Staubwolke, quer über den Platz geschleudert. Zusammen mit Steinquadern, einer Regenrinne, einer Fenstereinfassung, Balken, Konzertsesseln, einem blutenden Armstumpf, einem Kopf mit entsetzt aufgerissenen Augen, Kronleuchterfragmenten, Lautsprecherboxen, einem Feuerlöschgerät und einer aus dem Topf gerissenen Palme mit zerfledderten Blättern. Hier ist so viel Krach, ich muss raus. Und dann, Harry, dann bin ich gerannt. Besinnungslos mit Hunderten von besinnungslosen, schreienden, weinenden, flüchtenden Menschen. Durch eine Straße mit Geschäften, vor deren zersprungenen Schaufenstern Rollläden runterrasseln. Hinter uns Polizeisirenen, Feuerwehr, Krankenwagen. Taumelte außer Atem auf einen Platz zwischen ramponierten Bürohausfassaden. War ganz allein auf dem Platz. Hörte weit hinter mir Toben, Geschrei, Sirenen. Vor mir stand Goethe aus schwarz zerfressener Bronze, Lorbeer bekränzt, in einer Art Nachthemd. Schwer, ungefüge, als hätte er ein Hüftleiden von Tauben zugeschissen, in Taubenscheiße wartend. Und neben Goethe lag einer ausgestreckt auf dem Pflaster. Mit ein paar Sprüngen war ich bei ihm. Er lag auf dem Bauch. Die speckige Wollmütze war kaum verrutscht. Aber sie war nicht mehr bunt. Die Haare drunter waren nicht mehr weiß. Vater Wurm hob das blutüberströmte Gesicht ein wenig. Ich wäre besser doch nach Brüssel, murmelte er. Und aus dem Ärmel tropfte im Pulsrhythmus Blut. Ich riss einen Streifen aus meinem Jackenfutter, zerriss dabei auch den Brief der Schwester des Oberbürgermeisters. Aus dem Umschlag fiel die Computerlochkarte, Teil 3. Und ein Zettel. Du kannst ihm trauen. Für Vater Wurm war es schon zu spät. Ich hockte vor ihm, den Futterfetzen, die Lochkarte und den Zettel in der Hand. Hilflos. Verdammt kalt hier oben. Zeit, dass wir weiterkommen, sagte jemand hinter mir. Tille. Verdreckt, mitgenommen, die Korkenzieherlocken glatt und verklebt, Mund offen, Satteltasche umgehängt, Hebammentasche in der Hand, so stand sie da. Sie hatte, kaum war ich, hinter der Polizeikette verschwunden, den Taxifahrer samt seinen Hühnern weggeschickt und war langsam auf diesen Platz zugegangen, ohne zu wissen, dass es den Platz gab, ohne zu wissen, was sie da wollte. Von der Druckwelle der Explosion war sie zu Boden gerissen, von Mörtelbrocken getroffen, von flüchtenden Menschen überrannt worden. Sie war unbeirrt geblieben. Warum sie das gemacht hatte, wusste sie nicht. Sie hat auch erst später drüber gesprochen, eben erst auf dem Tragflügelboot vor wenigen Minuten. Heulende Krankenwagen rasten vorbei, Leute rannten plötzlich wieder über den Platz, schrien. Vater Wurm ist nicht mehr zu helfen, sagte Tille. Bückte sich und tat, was ich längst hätte tun sollen. Sie schloss ihm die Augen, die gebrochen an mir vorbei nach oben starrten, auf Goethes deformierte Fetthüfte. Und ich? Jetzt erst zog ich das Audiovisual raus. Vielleicht kann ich dir... Sieh dir das an, Harry. Wir haben uns dann seinen Wasserstofflaster genommen, den wir eine Straße weiterfanden. Gerade noch rechtzeitig haben wir die Stadt verlassen. Weiße Armbinden und grüne Armbinden waren dabei, Straßensperren zu errichten. Umgestürzte Löbo-Busse und Altbenziner brannten. Tille verfuhr sich. Wir gerieten bis vor Mainz, wohin wir nicht wollten. Dramatisch in eine dichte weiße Dampfwolke gehüllt. Dann war es aus mit dem Wasserstoff. Vater Wurm hatte Decken, Kartoffeln, Trinkwasser, Propangas, Flaschen Dörrfleisch, Medikamente, Vitamine geladen. Wir legten einen Zettel auf den Fahrersitz. Ladung für Zürich bestimmt. Jemand würde den Laster finden, jemand würde sich kümmern. Dann liefen wir eine Stunde in die Stadt hinein. Das heißt in den Nebel, der über dem Rhein aufstieg. Und hinter dem Nebelband sah ich eine halb eingestürzte Domkuppel in der Sonne leuchten. Harry, noch bevor du diesen Bericht kriegst, wirst du wissen, ob Dr. Mahendar Singh überlebt hat. Was du mir sagen willst, weiß ich. Erspar's uns, ich stimme dir zu. Genannt Langer Eugen und Kölner Dom gesehen. Beide existieren nur noch in Fragmenten, zerbröckeln, stürzen ein. Fliegen als Staub davon. Kann mir unter ihren synthetisierten Psi-Strahlen einfach nichts vorstellen, Federbaum. Begreif nicht, wozu sie ihre Messinstrumente nun auch mit mir und unseren Computern hier im Brunsbüttel Kok verbinden wollen. Nur wegen meiner medialen, telepathischen Fähigkeiten? Und dass sie eine mögliche, mehrdimensionale Superintelligenz, genannt Gott, jenseits der Lichtgeschwindigkeit mit physikalischen Mitteln erreichen wollen? Erscheint mir hirnverbrannt. Wenn Tante Pina Gott erreichen will, betet sie. Ich habe nicht das Bedürfnis, ihn. Wuppertal, 23. August, nachmittags. Du siehst, es schneit. Der Schnee wird nicht liegen bleiben. Aber es ist kälter geworden. Und hier in Professor Mellards Arbeitszimmer, das er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, während er seinen Mittagsschlaf hält, wird nicht geheizt. Mellard ist mindestens 90. Sein kleiner, ausgedörrter Körper wirkt beweglich. Sein Vogelgesicht mit der glatt über die Wangen gespannten Haut und den harten Haaren auf dem Kopf wirst du ja noch sehen. Gestern, kaum angekommen, waren wir gleich zum Abendessen bei ihm eingeladen. Er kocht nicht schlecht. Hat sogar für uns Fleisch und Gemüse aufgetrieben. Er lebt völlig allein hier im Futurologischen Institut, am Elberfelder Zoo. Bewacht den von ihm und Grönlein entwickelten Biocomputer. Hat nichts mehr zu tun. Was geschehen wird, ist deutlich genug zu sehen. Keiner mag noch Prognosen hören, deren Ergebnis jeder kennt und fürchtet. So bekommt Mellard außer einer kleinen Rente kein Geld mehr. Universität, Stadt und Land, die das Institut vor 70 Jahren gemeinsam eingerichtet haben, versuchen dauernd, die schöne, halb verfallene Jugendstilvilla zu verkaufen. Aber niemand will sie haben, sagt Mellard. Wer kauft auch Häuser, die demnächst unterm Eis verschwinden werden? So kann er bleiben, friedlich. Mit leider nachlassender Neugier merkt er an, zwischen den vergessenen, veralteten, verstaubten Einrichtungen, von denen einige schon Seltenheitswert haben. Zukunft antiquarisch. Zeige ich dir alles noch. Vor allem den Computer, Harry. Der Biocomputer im Keller. Das Ding ist nicht größer als ein Fußball. Und wenn ich dir Chronologie schon gut... Es ist die Schwebebahn. Ruhige Nacht in Grönleins verstaubtem Bett. Heute am frühen Morgen heulten nebenan die Affen. Tille war auf der Couch im Wohnzimmer eingeschlafen und neben der Kellertreppe aufgewacht. Sie hatte nicht gewusst, dass sie somnambul reagieren kann. Ich vermute auf den Biocomputer. Im uralt Radioaufzeichner, Mellard hat keine Audiovisuals, höre ich Mahendra Singh lebt. Der Mann, der ihm einen Brief überbringen wollte, möge sich melden. Ich werde mich melden. Meine Idee ist, erschreck nicht, Harry, du bist ja so feinsinnig. Meine Idee ist, vielleicht können wir aus der Sache noch zusätzliches Geld für Toro herausschlagen. Dann also heute Vormittag der Computer. Harry, ich... Grönleins Lieblingswitz. Was haben Paris und Wuppertal gemeinsam? Den Eiffelturm. Bloß, dass er hier nicht steht, sondern quer in der Stadt liegt, versteht Sie? Er meint das Eisengerüst der Schwebebahn, das dem Lauf der Wupper in allen ihren Windungen folgt. Aber ihr redet heute noch vom Eiffelturm. Der ist hin, unterspült, eingesunken, umgestürzt, 307 Tote. Der Wuppertaler Eiffelturm aber funktioniert. Diese quietschenden, kreischenden Kästen, die seit 140 Jahren unfallfrei in 5 Meter Höhe den Fluss entlang schlingern. Ausdruck einer neurotischen Störung seiner Erbauer und Benutzer, wie es im vorigen Jahrhundert hieß. Dies und Ding, ja, so geht's in der Welt, hat sich als das stabilste und nützlichste Verkehrssystem Europas erwiesen. Tja, da sehen Sie mal. Das sind die Vögel im Zoo. Ja. Ja, diese relativ kleine Kugel ist nun also unser Biocomputer. Er arbeitet mit Eiweißmolekülen. Ein nicht-molekularer Mikroprozessorencomputer müsste, um die gleiche Informationsmenge zu speichern, die Ausdehnung einer mittleren Großstadt haben. Von Endstation zu Endstation der Schwebebahn. Was wollte Grönlein? Diese Frage, mein Junge, gerade von Ihnen? Er wollte nichts sagen oder wusste nichts. Tatsächlich hat er wohl auch eine Menge vergessen. Ja, wozu das alles? Verdammt nochmal, wozu? Ein Spiel. Was wollen Sie denn auf Toro? Weiterspielen doch, oder? Wissenschaft ist Spiel, Kunst ist Spiel, Religion ist Spiel. Der Mensch, der spielt, rückt Gott näher. Und wer verhungert oder erfriert, rückt der von Gott weg? Harry, ich habe bloß einen Gedanken gehabt, dass ich den Computer brauche, dass ich hier nicht wegfahren würde ohne den Fußball, dass ich ihn klauen würde. Mein Kind, wir haben ein starkes religiöses Leben in dieser Stadt. Wenn Sie wollen, können Sie Antwort auf Ihre Frage erhalten. Heute Abend trifft sich eine Gemeinschaft, der anzugehören ich die Ehre habe. Wenn Sie nichts anderes vorhaben, ich könnte Sie einführen. Sie beide. Ich werde sagen, hier sind zwei liebe Freunde von mir, deren Gehirnströme ich heute, ohne dass sie es merkten, an meinen Biocomputer angeschlossen habe. Ein vielversprechender, vielfragender Gembaku-Zwitter, der seine weibliche Phase heute Nachmittag beendet hat. Oh. Und ein bedeutender nordamerikanischer Physiker, der beabsichtigt, im Wuppertaler Futurologischen Institut den einzigen auf dem Planeten vorhandenen Biocomputer zu entwenden. Oh. Sie sind doch dazu imstande, Federbaum, oder? Sie müssen dazu imstande sein. Oder Ihr Spiel taugt nichts. Aber ich denke, ich sollte Sie am Entwenden hindern. Ich gebe Ihnen den Computer mit. Was tun Sie? Grünlein ist tot. Der hat sein Spiel gehabt. Was immer es für ein Spiel war. Ich habe mein Spiel gehabt. Jetzt ist Ihr Spiel dran, Federbaum. Bringen Sie mir das Ding bei Gelegenheit wieder vorbei, ja? Du siehst nichts, Harry, weil wir hinter einem Vorhang stehen. Wir sind in einem uralten, drapierten Fachwerkschuppen am Fluss. Sie nennen ihn das himmlische Jerusalem. War früher eine Fabrik. Vom Fluss stinkt's durch die porösen Mauern und durch die Seidenvorhänge, mit denen sie ausgekleidet sind. Anfangs habe ich noch das Kreischen der Schwebebahn gehört. Sie haben die Wohlgerüche Mariens, wie sie das nennen, versprüht. Maria roch offenbar leicht süßlich und muffig. Aber die Leute haben eine grandiose Erfindung gemacht. Da sie die vom Herrn Erwählten sind, etwa 200, können sie, egal was sie tun, nicht mehr sündigen. Ob sie fressen, saufen, vögeln, der Herr ist immer mit ihnen. Also tun sie es auch. Und nicht zu knapp. Bei diesem Liebesmahl bogen sich buchstäblich die Tische. Das Eis kommt, sagen sie, weil die Menschen sündigen. Die Menschen sündigen, weil sie nicht wissen, was der Wille des Herrn ist. Deshalb schlägt der Herr sie mit Elend und Eis. Aber ihnen, da sie wissen, was der Herr will, ist weder Elend noch Eis bestimmt. Das Eis wird sie verschonen. Also können sie in Ruhe speisen. Im Schein von 1000 Wachskerzen, Wildschwein, Hühner, Fische, Salate, Pasteten, scharfe Soßen, Früchte, Eisbomben. Welch feine Ironie. Torten und die besten Weine trinken. 30. August. Ich liege auf einer Decke zwischen den Stoppeln von Lerichis neuestem Weizen. Über mir ein zartgrüner Plastikhimmel. Eine artifizielle Sonne, artifizielle Bäume. Richtige Vögel und Insekten. Sehr beeindruckend. Die Krähen, die du hörst, sind draußen, jenseits des Plastikhimmels. Da liegt schon eine dünne Schneeschicht über dem flachen Land. Grauer Himmel. Fluss und Kanal führen schwarzes Hochwasser. Aber das nützt nichts. Das Land vor dem Eis trocknet aus. Wenn Lerici ihren Weizen hat, wird sie Bewässerungsprobleme lösen müssen. Seit 4 Tagen bin ich hier. Seit 4 Tagen schraube ich den Fußball an die hiesigen Computerreste an. Harry, lach nicht, das sind die schönsten Tage meines unwürdigen Lebens. 3 Tage haben wir gebraucht, um herzukommen. Der alte Löbo-Kombi brach dauernd zusammen. Die Autobahnen sind verwüstet, die Batterien versagten, Kälte, Schneeregen, Hagel und immer langsam, immer vorsichtig fahren, damit der Fußball nicht schlingert. Nur die erste Nacht in einem geheizten Gasthof. Noch arbeitet das Industriegebiet. Kohle gibt's, Gas. Aus den Schornsteinen kommt zarter, heller Rauch. Die nächsten Nächte, klamme Betten, hustende und rotzende Menschen im Gastraum. Hier schlafen wir zu dritt in Lerichis breitem Eisenbett mit polierten Messingknöpfen. 2 Männer, 2 Frauen. Denn bei Holger weiß man nie, ob er nicht morgens wieder als Tiller aufwacht. Im Moment läuft sie zwar wieder in Kleidern, aber sie sagt, er sei noch Holger. Es könnte auch sein, dass er in Hosen läuft und sagt, sie sei aber Tille. Du wirst es nicht glauben, aber der Sex kommt mir abhanden. So ist es. Ich meine diese stumpfsinnige Reflexhampelei. Stattdessen was anderes. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es muss Wörter dafür geben, ganz veraltete oder sehr neue. Manchmal kommen indonesische und thailändische Touristen, die scharf auf norddeutsche Frauen sind. Sie besichtigen das Institut. Eine Reiseleiterin zeigt ihnen Lerichis Weizenstoppeln. Dann gehen sie in den Dorfkrug, blonde Weiber sortieren. Manchmal heiraten sie eine Bauerntochter, deren Elternhof schon unter Dauerschnee liegt, und nehmen sie mit nach Singapur. Ohne diese Sorte Tourismus ging es vielen Leuten hier ziemlich dreckig. Denn das Geld, das mancher Hoferbe aus Nordafrika schickt, wo er als Gastarbeiter im fruchtbar gewordenen Sahara-Boden wühlt, reicht kaum. Aber es kommen noch andere. Schau dir den Mann da unter dem Kirschbaum an. Sieht er nicht aus wie ein weiser alter Kubaner? Ein Sinti, der schon mit 14 berühmt war als Gitarrenspieler. Jetzt ist er 76. Reist allein durch den Schnee von Ort zu Ort, spielt für die, die ihn hören wollen. Gestern Abend saß er hier auf dem Stoppelfeld auf einem Küchenstuhl und 100 Leute, Lerichis Nachbarn, hockten und lagen auf Decken und Kissen um ihn herum. Weinten, wollten ihn nicht weggehen lassen. Bauern, Handwerker, Fischer, Arbeiter, die weinen, weil ein Zigeuner sie verlassen will. Stell dir das vor. Also spielt er heute Abend nochmal. Da kommen die Nachbarn schon. Da kommt Tille. Und da kommt Lerici. Hallo, John. Hallo, Lerici. Sie hörten Dr. John Federbaums Reise durch die Bundesrepublik im August des Jahres 2040, während der beginnenden Eiszeit, von ihm selbst erzählt. Von Richard Hay. Es sprachen Dr. John Federbaum, Peter Lieck, Taxifahrer Willi H. Thiem, Tille Michelle Klees, Alte Dame Brigitte Dryander, Mellert Wilkit Greuel, Anna Lerici Karin Schröder, Trauerredner Mike Treinor. Ferner wirken mit Gerd Tellkampf, Birgit Giokas, Philipp Fouché, René Schütz und Peter König. Musikalische Leitung Gottfried Stamm. Technische Realisation Gisela Jahr und Werner Klein. Regieassistenz Stefan Dutt. Regie Richard Hay. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Saarländischen Rundfunks mit dem Südwestfunk und dem Süddeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1985. Redaktion im WDR, Georg Büren.